ganze kalte Winter, alles weg, weg, weg, laufen. Ja, wir gehen in ein neuer Ort und dieser Ort könnte sehr viele Blumen entstehen. Und aber die Blumen hat manchmal also dauernd verschiedene Farben. Die wechseln ihre Farbe ständig. Manchmal sind die hell, manchmal sind die Neonfarbe, manchmal sind die einfach dunkel und grau. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mm-hmm.